Der Reiseführer per Anhalter ins All ist ein sehr nachlässig redigiertes Buch, das viele Kapitel enthält, die den Herausgebern damals wohl einfach ungeheuer toll vorkamen. Eins davon erzählt die angeblichen Erlebnisse eines gewissen Fit Wujagich, eines ruhigen und fleißigen Studenten an der Universität von Maximegalon, der Altphilologie, verhaltene Sozialforschung, Verwandlungsethik und historische Erkenntnis mittels Obertönen studierte und eine brillante Universitätskarriere vor sich hatte. Diesen Fit Wujagich plagte nach einer nächtlichen Sause mit Seyfert Bibelbrocks und unzähligen pangalaktischen Donnergurglern zunehmend die Frage, was wohl mit all den Kugelschreibern passiert ist, die er im Laufe der letzten Jahre gekauft und irgendwie verloren hatte. Es folgte eine lange Phase gewissenhafter Nachforschungen, die ihn durch die ganze Galaxis und zu den Hauptzentren unerwarteter Kugelschreiberverluste führten. Dann trat er schließlich mit einer kuriosen kleinen Theorie vor die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit war damals ziemlich fasziniert davon. Irgendwo im All, sagte Fit Wujagich, gibt es neben all den Planeten, die von Humanoiden, Reptiloiden, Fischoiden, wandelnden Baumoiden und superintelligenten Schatten von blauer Färbung bewohnt werden, auch einen Planeten, der ausschließlich kugelschreiberoiden Lebensformen vorbehalten ist. Und dieser Planet ist es auch, sagte er, zu dem sich unbeaufsichtigte Kugelschreiber auf den Weg machen, indem sie still und leise durch die Wurmlöcher des Alls in eine Welt entschwinden, in der sie, wie sie wissen, sich eines durch und durch kugelschreiberoiden Lebensstils erfreuen können, der auf weitgehend kugelschreiberorientierte Attraktionen zugeschnitten ist. Mit einem Wort, dort können sie die Kugelschreiber-Idee eines glücklichen Daseins verwirklichen. Und wie das mit den Theorien halt so ist, war alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis Fit Wujagich plötzlich behauptete, er habe diesen Planeten gefunden und dort eine Zeit lang als Chauffeur einer Familie billiger grüner Wegwerfkugelschreiber gearbeitet, worauf er verhaftet und eingesperrt wurde, ein Buch schrieb und schließlich in eine Steueroase entlassen wurde, was üblicherweise das Schicksal derjenigen ist, die sich mit aller Entschlossenheit öffentlich lächerlich machen. Als eines Tages eine Expedition zu den Raumkoordinaten ausgeschickt wurde, die Wujagich für den Kugelschreiberplaneten angegeben hatte, fand man nur einen winzigen Asteroiden, den ein einsamer alter Mann bewohnte, der standhaft behauptete, das alles sei nicht wahr. Obwohl man später dahinter kam, dass er log. Ungeklärt blieb trotzdem die Frage, wie jedes Jahr die mysteriösen 60.000 Ather-Dollars auf sein Bankkonto kamen. Und natürlich, was es mit Seyfert Bibelbrocks äußerst lukrativen Geschäften mit gebrauchten Kugelschreibern auf sich hatte. Es wird Nacht. Sieh mal, Roboter. Die Sterne kommen raus. Ich weiß. Widerlich. Nicht. Aber der Sonnenuntergang. Nicht mal in meinen verrücktesten Träumen habe ich was Ähnliches gesehen. Zwei Sonnen. Es war, als zischten Feuerberge ins All. Ich hab's gesehen. Reiner Schwachsinn. Wir hatten daheim nur eine einzige Sonne. Ich bin von einem Planeten namens Erde, weißt du? Weiß ich. Du redest ja andauernd davon. Hört sich grässlich an. Oh nein, es war wunderschön dort. Hattet ihr Ozeane? Oh ja, große, weite, wogende, blaue Ozeane. Tief und unermesslich. Kann Ozeane nicht ausstehen. Sag mal, kommst du eigentlich mit anderen Robotern gut aus? Hasse sie. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich mache eben mal einen kleinen Spaziergang. Kann ich verstehen. Guten Abend. Wer? Ihr habt euch aber einen kalten Tag zum Besuch unseres Planeten ausgesucht. Wer sind Sie? Oh, mein Name tut nichts zur Sache. Sie haben mich erschreckt. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts.